Langsam rollte er durch die Reforma und Avenida Juárez. Noch langsamer durch die Madero, bog in die Palma ein und parkte den Wagen in einem fünfstöckigen Parkhaus. Von da ging er durch die Tacuba bis zum Leihhaus auf der Plaza de la Constitución. Felix Maldonado betrat den Nationalpalast, zeigte seine Einladung zuerst der Wache. Haut und Uniform im gleichen Olivton. Dann einem Saaldiener, der ihn nach oben in den Saal der Vergebung wies. In dem großen, mit Brokat tapezierten und mit Nussbaum getäfelten Saal, beherrscht von dem historischen Gemälde, auf dem der aufständische Nicolás Bravo die gefangenen Spanier begnadigt, waren schon sehr viele Leute versammelt. Darunter die ihn interessierenden Gesichter Simon Ayub, Professor Dr. Bernstein und der Staatssekretär. Neben diesem Maurizio Rossetti. Der Präsident der Republik betrat den Saal. Er durchschritt die Menge der Eingeladenen, grüßte liebenswürdig